Bei den Kämpfen im Jemen sind nach Angaben der Vereinten Nationen schon fast 1.400 Kinder getötet worden. Mehr als 2.100 Kinder seien verletzt worden. Das Kinderhilfswerk UNICEF forderte alle Konfliktparteien auf, Kinder besser zu schützen und Luftangriffe auf Schulen zu unterlassen. Mehr als 2.000 Schulen im Jemen könnten nicht mehr genutzt werden, weil sie zerstört oder beschädigt seien oder auch für militärische Zwecke oder als Flüchtlingsunterkünfte genutzt würden. Andere Hilfswerke wie Save the Children warnen, dass 8 Millionen Kinder ohne medizinische Versorgung sind. Im Jemen herrscht seit mehr als 2 Jahren Bürgerkrieg zwischen schiitischen Houthi-Rebellen und einer arabisch-westlichen Militärkoalition. Berlin. Die Bundesregierung will die Zahl der Bundeswehrsoldaten im westafrikanischen Mali deutlich erhöhen. Das Kabinett beschloss, dass künftig bis zu 1.000 deutsche Soldaten im Rahmen der UN-Mission MINUSMA mit Hubschraubern und Drohnen bei der Friedenssicherung in dem Krisenland mithelfen sollen. Damit werden in Mali wohl bald so viele Bundeswehrsoldaten stationiert sein wie in keinem anderen Land. Die Zustimmung des Parlaments gilt als sicher. Derzeit sind 530 Soldaten in dem Land im Einsatz. München. Die AfD wäre nach der jüngsten Umfrage des BR-Politmagazins Kontrovers im nächsten Landtag vertreten. Laut Bayern Trend kommt die AfD derzeit auf 10% der Stimmen. Damit wäre sie hinter der SPD mit 14% und den Grünen mit 13% laut Umfrage die drittstärkste Oppositionspartei. Die CSU könnte, wenn jetzt Wahlen stattfänden, mit absoluter Mehrheit weiter regieren. Sie liegt bei 45%. Außerdem im Landtag vertreten wären noch die Freien Wähler mit 7%. FDP und Linke würden die 5%-Hürde nicht überspringen. Hamburg. Mit einem Festakt haben am Abend die Feierlichkeiten zur Eröffnung der Elbphilharmonie begonnen. Der Start verzögerte sich wegen der verspäteten Ankunft einiger Gäste um eine halbe Stunde. Hamburgs erster Bürgermeister Scholz sagte vor 2.100 geladenen Gästen, der heutige Tag sei nicht nur für die Hansestadt ein historisches Datum, sondern auch für die gesamte Kulturnation Deutschland. Das erste Konzert in dem großen Saal wird das NDR Elbphilharmonieorchester unter Leitung von Thomas Hengelbrock geben. Auch der BR-Chor singt. Das Wetter in Bayern. In der Nacht bei lebhaftem Wind zeitweise Schnee, in tiefen Lagen auch Regen, +3 bis -3 Grad. Für die höheren Lagen der Alpen gibt es eine Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen. Dort und im Bayerischen Wald muss zudem mit Schneeverwehungen gerechnet werden. Die weiteren Aussichten: bis Samstag windig mit vielen Wolken und Schneefällen. In tiefen Lagen anfangs mit Regen. Tageshöchstwerte -2 bis +5 Grad. Es ist 20:05. Bayern 2. Radiokrimi. Wir bringen nun Glanznummer. Ein Krimi-Hörspiel aus der Reihe Auftrag für Quentin Barnaby von Philip Levine. Quentin Barnaby ist Detektiv in London, sein Fachgebiet Brandstiftungen aller Art. In Glanznummer untersucht Barnaby den Fall einer toten Frau, die in einem leerstehenden, abgebrannten Haus gefunden wird. Auftrag für Quentin Barnaby. Glanznummer. Wirklich nicht noch einen kleinen Schluck, Miss Wilson? Nein, vielen Dank. Übrigens heiße ich Susan. Oh, Susan. Reizend. Ach. Sie haben keine Zigaretten mehr? Aber nein, ich wollte nicht... Kellner, ein Päckchen Zigaretten, bitte. Ich habe aber nur die hier, Sir. Etwas teuer, aber... Wir sind schon recht. Ja, hier, bitte. Auch für die Drinks. Oh, vielen Dank, Sir. Oh nein, Mr. Renmore, das kann ich wirklich nicht an... Ich bitte Sie. Ernst. Wie bitte? So heiße ich.

start over again. Scaffold is white, driving out of the yard, with a face that's as hard as a scaffolder's bar. When she goes into town, she might take the top down on the car. The quick little steps in the stiletto boots, and the hair with the roots, she comes in as a rule to get the nails done and the tan for the sun when the kids are in school. Don't begrudge her the money.